Deutschlandfunk Radio Nacht. Soundcheck. Die Wiederentdeckung des Blues aus dem Sampler. Lil X, Brixton Boogie unter anderem spielen den Blues 2.0. Am Mikrofon begrüßt sie Thomas Elberner. Geräusche, Jazzplatten aus den 30ern, Filmmusiken und Ausschnitten aus Comedy-Shows. Es gibt wenig, was der kanadische Soundhüftler Eric Sun alias Kid Koala noch nicht in seinem Sampler verarbeitet hat. 2003 erschien sogar ein Comicbuch von Kid Koala namens Nuphonia Must Fall, welches eine Liebesgeschichte zwischen einer Sekretärin und einem arbeitslosen Roboter behandelt. Also spätestens jetzt ist klar, Kid Koala gehört zu den etwas schrägeren Künstlern und in diese Kategorie fällt auch sein Album 12-Bit Blues, auf dem er alte Bluesplatten in seinem Sampler verwurstelt hat. Und das Ergebnis klingt nicht weniger original als die Quellen. Wir hörten 3-Bit Blues. Die Wiederentdeckung des Blues aus dem Sampler Little X Brixton Boogie, das ist das heutige Thema des Soundchecks. Machen wir weiter mit einem, der den Blues Ende der 90er auf seine Art und Weise wiederentdeckte, Moby. Trouble so hard, oh Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Oh Lord, my trouble so hard, oh Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Oh, trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Moby fiel Mitte der 90er der Sampler Sounds of the South in die Hände, der alte Aufnahmen aus dem amerikanischen Mississippi Delta enthält. Diese Aufnahmen haben früher Bluesmusiker oft auf dem Feld aufgenommen, wo die schwarzen Arbeiter ihre Songs in den Arbeitspausen spielten, sind die Grundlagen des Erfolgsalbums Play, das 1999 erschien und auf dem Moby die Bluesstimmen in einen neuen Kontext verfrachtete. Wir hörten Natural Blues vom Album Play, auf dem Moby eine Art digitalen Blues inszeniert. Diese Idee ist eigentlich schon recht alt. Uralte Feldaufnahmen werden in einem neuen Kontext überführt und hatten auf einmal wieder Aktualität, denn der Blues als Gefühl stirbt nie. Das wissen auch Little X. Sie sind so etwas wie die Galionsfiguren des neuen Blues. Die drei Musiker, die schon seit den frühen 80ern aktiv sind, waren als Begleitband von Grandmaster Flash an den Ursprüngen des Rap beteiligt, haben für Madonna, Rolling Stones oder Cure gearbeitet. Als Little X, die es seit 1992 gibt, wagen sie sich an eine Neuinterpretation des Blues und versuchen trotz Sampling und elektronischen Effekten dem Blues die Wucht, die ihm einst innewohnte, wieder zurückzugeben. Beispielsweise mit diesem Song hier, I Got a Song to Sing. Bye. John the Revelator. Tell me who's that writing? John the Revelator wrote the book of the seven seals. Tell me who's that writing? John the Revelator. Who's that writing? John the Revelator. Tell me who's that writing? John the Revelator wrote the book of the seven seals. Now God walked down in the cool of day, and he called Adam by his name. But he refused to answer, 'cause he was a naked and ashamed. Well, lo, why me, thousand cried a holy, bound for some son of a God. Daughters of a Zion, or Judah the Lion, he redeemed it and voted with the blood. Or tell me who's that writing, John the Revelator, who's that writing, John the Revelator, or who's that writing, John the Revelator, wrote the book of the seven seals. Oh, or tell me who's that writing, John the Revelator, who's that writing, John the Revelator. Now Christ had 12 apostles, and 3 he laid away. He said, watch me for 1 hour while I go yammering. Mary, Margaret, they were there, and they heard every word he said. He said, go tell my disciple, meet me in Galilee. Oh, and I said, tell me who's that writing? Or John the Revelator? Or who's that writer? John the Revelator. Say, tell me who's that writing? John the Revelator wrote the book of the seven seals. Oh, y'all. Or tell me who's that writing? Or John the Revelator? Or who's that writing? John the Revelator. Just who's that writing? Or John the Revelator wrote the book of the seven seals. Oh, y'all. John the Revelator, ein Song aus den 30ern im Original vom großen Blind Willie Johnson, hier in der Version der Hamburger Band Brixton Boogie. Der Musikproduzent Chris Kreutzer ist Bluesliebhaber, hat aber immer versucht, eine neue Variante der alten Spielart zu kreieren. Zeitgemäßer Blues, das ist also das Konzept seiner Band Brixton Boogie, bei dem Kreutzer als musikalischer Direktor und Blues-Harpspieler auftritt. Das Trio Miraculous Mule stammt aus London und hat sich zur Aufgabe gemacht, das raue Element des Blues wieder zurück in die Gegenwart zu holen. Insofern ist ihr Album Deep Fried alles andere als ein Besuch im Bluesmuseum, sondern knallharter Zeitgeist. London kann ziemlich rau sein und Miraculous Mule können gleich mehrere Lieder davon singen. Eines davon nennt sich Dangerous Blues. Yeah. Eine Art digitalen Blues, Cole Williams alias The Child of Love, führt diese Tradition weiter fort. Unklar ist, was er auf seinem Debüt wirklich singt und was er gesampelt hat. Geholfen hat ihm übrigens Damon Albarn von Blur, in dessen Studio er auch direkt produziert hat, um dann wieder in seine holländische Heimat Amsterdam zu verschwinden. Hören wir The Child of Love mit Call Me Up. Was Thomas Dolby in den 80ern war, führt der Brite Jamie Liddell konsequent weiter. Seine krude Mischung aus Elektronik und Funk haben ihm eine weltweite Fanbase eingebracht. Besonders bekannt ist Liddell übrigens geworden, weil er mit minimalem Aufwand und unter Einsatz seiner vielseitigen Stimme viele seiner Songs interpretieren kann. Sei es auf der großen Bühne, der Parkbank oder im heimischen Schlafzimmer. Und allein diese Arbeitsweise hat was vom alten Blues. Liddell lebt mittlerweile in der Country-Metropole Nashville, wo er sein letztes Album eingespielt hat. Hören wir Why, Ya, Why. So many dresses and you got so many lights in your eyes. I don't know why you have to stay at home and you have to cry alone. Oh no! I will be okay, stay okay, because those things you ain't gonna pass through and make the world I dance to. Ow, ow, ow, all night long, yay. Zurück zu Kid Koala. Der Typ hat Humor. Als Beilage zum aktuellen Album 12-Bit Blues gab es in der Deluxe-Ausgabe ein Grammophon zum Selberbauen, inklusive Flexi-Disc. Witzig auch die Namen der einzelnen Songs. Es gibt 12 und sie werden einfach nur durchgezählt. Ein 1-Bit Blues bis 12-Bit Blues. Hören wir die Nummer 2, 2-Bit Blues. Not what Little X, das ist in erster Linie Skip McDonald, der unter anderem in der Gruppe Tekkat mitwirkt. R&B, Gospel, Dub-Music und natürlich der Blues, das sind die musikalischen Eckpfeiler des Little X-Sounds. Im letzten Jahr erschien mit Return wieder ein Lebenszeichen der Band. Hören wir den Song Down in the Valley. Let's go down, down in the valley to pray. Der Blues, das ist das Scharnier, das alle Einflüsse des Musikerkollektivs Brixton Boogie zusammenhält. Elektronische Momente blitzen auf im Sound von der Band, doch im Kern bleibt es beim Blues, denn der Macher des Kollektivs Chris Kreuzer, er scheint ihn mit der Muttermilch aufgesogen zu haben. Hören wir vom Album Crossing Borders, das letztes Jahr erschien, den Song Death House Blues. I was down to St. James Point. See, there's my baby there. She was stretched out on a long white table. So sweet, so cold, so bright. Now you're standing there. Before you didn't care. Now I'm dead and gone. Yes, you lost someone. Never cried before. Sent me out your door. Now you look at me. Down by your feet. I ain't a sink, a lot of dirt on my name. Never felt ashamed for the type of person that I became. But after all this time when I finally did the right thing, the reaper appeared with a sickle to cut my life string. Now I'm dead and gone. Can say that I tried my best. I wanted to right my wrongs, but all I achieved is death. Stuck in the ground as lonely as anyone can be. With pettiness, regret, and maggots as my only company. I was down to St. James Point. She was stretched out on a long white table. So sweet, so cold, so wet. Did the heat drop you when you blew your fist? Did you close your eyes when you touched my skin? Too weak to speak, too strong you care. Let her go, let her go. God bless her. Wherever she may be, she's been looked in the whole wide world over. And never find another man like me. Let her go, let her go. God bless her. Find another man like me. And never find another man like me. Der amerikanische Singer-Songwriter Everlast hat eine beeindruckende Karriere hingelegt, vom Rapper der Gruppe House of Pain bis hin zum Gitarre spielenden Troubadour, der mit seinen Akustikballaden Millionen Platten verkaufte. Auf seinem Album Songs of the Ungrateful Living klingt er ein wenig wie Tom Waits in Hip-Hop und macht genau da weiter, wo er mit seinem letzten Album aufgehört hat. Und eines hört man immer raus, Eric Schrody alias Everlast hat den Blues. Das wird in fast jedem Song deutlich. Shake your money maker. Baby, I'm a sinner. All I done's wrong. Everybody clap your hands. Sing a simple song. Whiskey and some pills and we all get along. Uncle Louie, keep it real. Take a hit from the bone. Do the line of rich and go all night long. Three times a day, easy like Sunday morning. On and to the break of dawn. Hot butter on, say what the popcorn. Yes, yes, y'allin'. Creditors calling. Dow Jones falling. Push your chips falling. Get your poker face and hit the World Series. Run the rat race, your conspiracy theories. I kinda answered about the New World Order. You wonder how they're leading all the lambs to the slaughter. Sign up, become a New World Nazi stormtrooper. Or wind up just like a William S. Cooper. Praise your God, Lord of mercy. My mother bore me, my father cursed me. Grand design, time to meet your maker. lazy, come get your paper. Go on and shake your money maker. Walk the little road, see where it gon' take ya. Go on and shake your money maker. Right, you wanna give peace a chance, then put up a fight. The solution's a fact, revolution's a yak. Keep us crazy about money, about pollution and crack. Keep us scared of Al Qaeda, always on the attack. Just in case you get wise, start a war in Iraq. Ship your ass overseas and get shot in the back. Keep you down on your knees like a hoe on the track. Singing, praise your God, Lord of mercy. My mother bore me, my father cursed me. Grand design, time to meet your maker. Shake your money maker, baby, don't be lazy, come get your paper. Go on and shake your money maker. Walk the little road, see where it gon' take ya. Go on and shake your money maker. Benjamin Darville, dessen Künstlername Son of Dave ist, schlug in den 90ern in London auf, um von dort als One-Man-Band den Blues zu spielen. Ganz in der Tradition der Straßenmusiker hilft er sich mit einem Looper aus und samplet sich selbst, generiert alle Spuren live und hat so eine Menge Konzerte gespielt. Hören wir Son of Dave von seinem Album O2 mit Manish Boy. Boy, one more. Oh! jetzt wird nämlich geboren. Alan Wilder war einer der experimentellen Köpfe der Folksband Depeche Mode, wo es ihm dann Mitte der 90er musikalisch zu eng wurde. Er arbeitet schon länger unter dem Pseudonym Recoil und lebt hier seine musikalischen Visionen aus. Was er hier macht, hat mit Massentauglichkeit seiner Vorgängerband nichts mehr zu tun. Recoil, das steht für kleine Dramen von der Festplatte, für den Blues transferiert ins neue Jahrtausend. Hören wir Recoil vom Album Subhuman, das 2007 erschien mit Prey. Thomas Ellmann war am Mikro des heutigen Soundchecks und sagt jetzt schon mal Tschüss. Yeah, like the deep old chaffin' line. The soul was dark as mud. Suck your life out like quicksand. Leave you choking on your blood. You better pray. Bought a shotgun. Yeah, mad as he could be. I'm gonna shoot the queen. Oh, the girl who would not let him be. Had no chance to pull the trigger. She had him all on his knee. Mercy got a time for him by the beat. You better pray. You better pray. Suck your life out just like...